Weißt du, wie kann ich denn jetzt diese Übung um Lust und Ekstase bei mir zu erzeugen, dazu verwenden, um ein höheres Bewusstsein zu erreichen? Frage der Wasserschülerin, der Schülerin mit dem starken Gefühl.